Der November ist Shakespeare-Monat bei Radio Marabu. 2016 der 400. Todestag des englischen Dichters. Und wir bringen ihn euch etwas näher, sowie seine wichtigsten Werke Shakespeare in der populären und der klassischen Musik. Schaltet ein. William Shakespeare bei Marabu. Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Erich Kästner, der September. Das ist ein Abschied mit Standarten, mit Pflaumenblau und Apfelgrün. Goldlack und Astern flackt im Garten und 1000 Königskerzen blühen. Das ist ein Abschied mit Posaunen, mit Erntedank und Bauernball. Kuhglocken läuten, ziehen die braunen und bunten Herden in den Stall. Das ist ein Abschied mit Gerüchen aus einer fast vergessenen Welt. Mousse und Gelee kocht in den Küchen, Kartoffelfeuer qualmt im Feld. Das ist ein Abschied mit Getümmel, mit Huhn am Spieß und Bier im Krug. Luft schaukeln möchten in den Himmel, da sind sie wohl nicht fromm genug. Die Stare gehen auf die Reise, Altweibersommer weht im Wind. Das ist ein Abschied laut und leise. Die Karussells drehen sich im Kreise und was vorüberschien, beginnt. Wenn der Wind die Blätter treibt und graue Nebel zieht, die Sonne schon viel früher geht, um später aufzustehen. Wenn die ersten Stürme wehen, verschließen wir das Haus. Wenn die Nächte länger werden, dann zieht der Sommer aus. Wenn September im Kalender steht und der Wind die Wolken treibt, muss ich raus, dann muss ich weg von hier, dahin, wo die Stürme sind. Wenn September im Kalender steht und die Sonne leise scheint, dann beginnt für mich die schönste Jahreszeit. Wenn im Herbst die Vögel ziehen nach Süden irgendwo, immer noch der Himmel brennt am Abend lichterloh. Wenn die Farben explodieren, ein letztes großes Fest, zieht's mich immer wieder raus, ehe uns das Jahr verlässt. Wenn September im Kalender steht und der Wind die Wolken treibt, muss ich raus, dann muss ich weg von dir, dahin, wo die Stürme sind. Wenn September im Kalender steht und die Sonne leise scheint, dann beginnt für mich die schönste Jahreszeit. Dann beginnt für mich die schönste Jahreszeit. Dann beginnt für mich die schönste Jahreszeit. Und da sind wir drin in der letzten Ausgabe für den Monat September 2016 Guitar X. Los ging's mit Erich Kästner September, dann Jürgen Walter September und Jürgen Walter ist auch auf Platz 1 unserer Playlist und natürlich noch am Telefon. Gratulation, Herr Walter. Ja, ich grüße Sie und bedanke mich. September, Ihr Monat, da singen Sie, da zieht es Sie raus. Wie haben Sie den September 2016 verbracht? Weil das noch so ein letzter Hauch von ein Sommer ist. In diesem Jahr war es so eine sehr viel Hauch von Sommer, weil es sehr warm war. Aber es hat mich nicht gehindert, nach Teneriffa zu fliegen und dort ein paar Wochen zu weilen am Atlantik. Und das war ziemlich bewegt, muss ich mal sagen. Also so wie ich es eigentlich mag. Ein bisschen Sturm, ein bisschen Regen und ein bisschen Sonnenschein. Also es ist wirklich nie langweilig am Atlantik, weil das ist eben ein großes Meer. Ne? Und ich bin jetzt dabei und gucke mir das an und denke mir, Gott, da könnte man glattweg fromm werden, wenn man es nicht schon wäre. Sind Sie so ein Herbsttyp, kann man sagen? Eigentlich ja. Hm? Ich liebe ihn auch, den Herbst. Haben Sie zu arbeiten gehabt jetzt im September? Zum Beispiel Tourpläne liegen an? Ja, Tourpläne liegen an. Die Proben sind noch nicht so weit. Wir proben erst Ende November, kurz bevor die Tournee beginnt. Aber ich habe zwischendurch schon Konzerte. Ich bin zum Beispiel am Mittwoch in Döbeln, am 15. Am 1. bin ich, das ist schon fast Tradition, im Stadttheater Köpenick. Am 15. bin ich im Latücht in Neubrandenburg. Also es sind schon einige Konzerttermine, die sich angehäuft haben, die schon sehr gut besucht sind. Und ich freue mich also schon drauf. Sie haben auch eine neue Webseite. Ja, genau. Die ist niegelnagelneu. Das heißt, die ist noch nicht fertig. Die ist im Entstehen. Wer da reinschauen möchte, darf das gerne tun. Das ist www.jürgen-walter.de. Da stehen dann auch die Tourdaten alle drauf. Genau. Jetzt zum Titel September, Produktion mit Thomas Natschinski, er selbst natürlich auch eine Legende. Wie ist der Titel entstanden? Eigentlich war der Titel gar nicht für mich bestimmt, der war für die roten Gitarren bestimmt, aber eine ganze Scheibe sollte das werden, aber die mochten das alles dann nicht und ja, und dann hat der Thomas mir das angeboten, ich war von den ganzen Titeln, die da waren, einen ausgesucht und das war September, weil es so zu mir passt und ich liebe diesen Monat und deswegen ist der September nun jetzt auch auf der neuen CD Alles kehrt wieder. Die wir demnächst noch komplett hier auf Radio Marabu vorstellen wollen. Sie haben ja im vergangenen Jahr schon mal bei uns moderiert als Gastmoderator und da stand im Mittelpunkt die Französin Sass. Kennen Sie schon ihre neue Single? Ja, genau. Also sie mag ich ungeheuer. Ich war ein paar Konzerten schon von hier gewesen. Das letzte war hier in der Zitadelle in Berlin-Spandau. Das war richtig aufregend, muss ich sagen. Also war richtig schön, hat mir gefallen. Und es ist eine Vollblutmusikantin. Und wenn die in Frankreich manchmal so nach einer neuen Piaf suchen, das gibt es natürlich nicht. Aber die neue Piaf bleibt Piaf. Aber eine, die wirklich sehr volkstümlich ist, im besten Sinne des Wortes, und die live singen kann und die eine Ausstrahlung hat und eine Stimme, wo mir manchmal ein Schauer über den Rücken jagt, das ist eben Sass, ja. Sie haben schön über Sie gesprochen im letzten Jahr. Das blende ich gleich nochmal ein, nachdem ich die aktuelle Single spiele. Die sagen Sie aber mal bitte an, mein Französisch ist eine Zumutung. Si j'oublie, wenn, falls ich vergessen sollte, jemals vergessen sollte, wer ich eigentlich irgendwann mal war. Wenn ich mal einen Flitz kriege in der Birne oder so ungefähr heißt das, dann erinnere mich bitte an die Person, die ich mal war, dass ich wieder zurück auf die Erde finde. Also nicht abgehoben bin, sondern richtig normale Künstlerin, normales Mädchen, normale Frau bin. Jürgen Walter präsentiert Sass auf Radio Marabu. Ich bedanke mich. Ich danke auch und alles Gute und tschüss, schöne Grüße an die Hörer. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Meine Leidenschaft gehört natürlich dem französischen Chanson, das ist ganz klar, durch mein Studium bedingt. Eine Französin, die ich persönlich auch kennengelernt habe, das ist Zaz, Z-A-Z geschrieben. Und die angefangen hat als Straßensängerin, die ist auch nicht mehr, die ist schon Mitte 30 jetzt. Und sie hat irgendwann einen großen Schritt gemacht, einen Gönner gefunden, der ihr Talent erkannt hat und der Lieder geschrieben hat. Und jetzt ist das zweite Album von ihr raus. Das erste war sensationell, hat sich überall verkauft, in ganz Europa. Und das hieß einfach nur Sass. Und dieses zweite Album, Sass Paris, sind Paris-Lieder, die ich sehr schön finde. Mitunter sogar mit Arrangeuren, mit Produzenten, mit Quincy Jones zum Beispiel. Also das hat schon was wirklich, das ist was Großes, also auch international gesehen. Und ich gönne ihr diesen Erfolg sehr, sehr, sehr. Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Manche wissen es einmal, doch er ist froh, dass er ihn hat. Die Menschen großzügiger, letzte Woche in der Stadt. Auf dem Weg zu seiner Platte schaut er in helle Fenster rein. Doch außer eisiger Winde dringt nichts wirklich in ihn ein. Die Straßen werden leerer, Menschen hasten rasch nach Haus. Nach Haus, das Wort gibt's für ihn nicht, damit ist es schon lange aus. Der erste Schnee fällt direkt in die Kälte seines Ich. Oh, wer passt schon auf mich auf, wer bitte rettet mich. Weihnachten findet für ihn nur von außen statt. Nur ein Blick in fremde Fenster, der nichts Wärmendes hat. In einer Welt, die für ihn leider keinen Platz mehr hat, legt sich hin und er jagt seine Gespenste. Dem kleinen Mädchen, das ihm heute ein Brötchen geschenkt hat, wünscht er still, dass sie nie sowas wie seine Sorgen hat. Für den Moment ist er zumindest zum Schlafen satt genug. Er fragt sich, wer wohl früher diesen Mantel trug. Weihnachten findet für ihn nur von außen statt. Nur ein Blick in fremde Fenster, der nichts Wärmendes hat. In einer Welt, die für ihn leider keinen Platz mehr hat, legt sich hin und er jagt seine Gespenster. Das war nicht immer so. Er war einstmals geachtet und geschätzt. Dann die Krankheit, dann der Job weg und dann der Fall durch das Netz. Er bleibt draußen in seiner dunklen Ecke dieser Stadt. Dort, wo die Gesellschaft ihn ausgespuckt hat. Weihnachten findet für ihn nur von außen statt. Nur ein Blick in fremde Fenster, der nichts Wärmendes hat. In einer Welt, die für ihn leider keinen Platz mehr hat, Er legt sich hin und ihn jagen die Gespenster. Aus Essen, Theos Ton, Artikultur, nur von außen. Radio Marabu auf 104,8 Osnabrück, Dienstagabend und am Wochenende auf Kurzwelle, schreibt Empfangsberichte. Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Bellen, Deutschland. Nur auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. I don't love anyone. You're not just anyone. You're not just anyone to me. I don't love anyone. You're not just anyone, you're not just anyone to me. Anything must be everything to you. You drop an eyelash, you fling from the witch. You lift this way, and you never leave. Yes, I will, it seems so cold. I don't love anyone. You're not just anyone. You're not just anyone to me. But the luck the penny brings means everything. Your kissing crosses superstitiously. Anything or mostly everything. You drop an eyelash, your finger from a witch. You lift this way. Never leave, yes I will. Seems just so cold. Johnny comes marching home again, hoorah. Johnny comes marching home again, hoorah. Johnny comes marching home again with this and that and a big bass drum. And they all look come marching over the hill from war. Well, I don't love anyone. No, you're not just anyone. Not just anyone to me. For the luck of petty breaks means everything. When you kiss and cross it superstitiously. Anything or mostly everything. You drop an eyelash, your fingers on the witch. You live this way, you never leave. See how the world is just so cold. Auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Die neue Single zuerst gehört in Guitar X, der besten neuen Musik der Woche. Mit mir Marcel Fischer. Shakin' Stevens ist zurück. Last Man Alive. I'm alive and it's warm in the eye. looking for my lasso underneath the round stone. Kann es noch? Was sind die Mädchen in Ohnmacht gefallen in den 80er Jahren? Shakin' Stevens ist zurück. Altmeister jetzt auch die Red Hot Chili Peppers mit Go Robot. Die neue Single der White Lies im Anschluss Morning in L.A. I called the teacher cause I wanted to confess it now. Can I make the time for me to come and get it? Bless her mouth. She spoke to me in such a simple and decisive tone. Her sweet admission left me feeling in position. I don't take so personal anymore, anymore. I don't think it's irreversible anymore. Somebody hooted and they hollered, can I buy a vow? Don't let her catch you in the act of throwing in the towel. And when it's not at ease, appears to be the flagrant foul. Can I put my fingers in your mouth before you start to growl? I don't think that it's so won't stop you. it's all a little painful. All that street noise, this city's makeup, too heavy for me to shake off. Holländische Monat auf Radio Marabu. Musik aus Holland, einen Monat lang in Oktober, zusammengestellt von mir. Rund um die Uhr Radio Marabu, Europe's Alternative Music, der holländische Oktober. Der holländische Oktober. Oktober ist holländische Monat auf Radio Marabu. Marabus Musikmonate. Der November ist Shakespeare-Monat bei Radio Marabu. 2016 der 400. Todestag des englischen Dichters. Und wir bringen ihn euch etwas näher, sowie seine wichtigsten Werke Shakespeare in der populären und der klassischen Musik. Schaltet ein. William Shakespeare bei Marabu. Blue October sind zurück. Das neue Album, das 8. Studioalbum der Band, schoss bei seinem Erscheinen direkt an die Spitze der iTunes Alternative Charts. We know where you go. I could have seen your pain. I would have never let you walk away. How could I let it get this far? Tell me what you're going through, 'cause every time you run away, just know I follow you. We know where you go. We're watching you nights where you would sing to us from high up in the trees. Look, I want my friend back. Gleich angesagt und die macht jetzt auch weiter mit dem Klassik-Tipp. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Daniel Röhn, die Fritz Kreisler Story bei Berlin Classics erschienen. Der 1979 in Mora geborene Violinist Daniel Röhm mit seinem neuen Album, in dem er sich den Stücken und der Geschichte Fritz Kreislers annimmt. Daniel Röhm ist ganz von Traditionen geprägt. Vater Andreas und Großvater Erich waren renommierte Konzertmeister über Jahrzehnte, die die deutsche Orchesterlandschaft aktiv mitgestalteten. Seine Mutter Pianistin, die vor allem auch das Gesangliche liebte. Daniel Röhms CD-Produktion mit Mendelssohns Violinkonzert sowie mit virtuosen Stücken des 19. Jahrhunderts wurden bereits vielfach ausgezeichnet. Geprägt ist sein Spiel nicht nur durch brillante Virtuosität, es sind vor allem der schmelzend warme Ton und die fast erzählenden Gesten, mit denen Daniel Röhm seine Zuhörer in den Bann zieht. An Fritz Kreisler scheiden sich immer noch die Geister. Von den meisten wird er verehrt, von anderen dagegen abgelehnt. Fritz Kreisler prägte ein neues Genre. Er komponierte nah am Puls seiner Zeit und Zuhörerschaft. Oft unter fantasievollen Pseudonymen, die an alte italienische Meister erinnerten. Passend zur damaligen Schallplattentechnik schrieb er Stücke, die selten länger als 3 Minuten dauerten. Viele seiner Werke schrieb Kreisler anfangs früheren Komponisten wie Pugnani oder Tartini zu, bis er 1935 bekannte, dass sie in Wirklichkeit von ihm stammten und damit für einen kleinen Skandal sorgte, der eher peinlich für die Musikkritik war, die den Schwindel nicht erkannt hatte. Daniel Röhn lässt mit seinem Spiel die Salonwelt der 20er Jahre wieder auferstehen und führt sein Publikum in die Werke hinein, indem er ihre Geschichte und auch abenteuerliche Herkunft erzählt. Und so bringt uns Röhn mit seiner Kreisler-Story auch einige der Stücke nahe, die Kreisler ehemals Paganini, Wieniawski, Tartini oder auch De Falla zugeschrieben hatte. Wenn er Kreisler höre, sei es, als ob er von ihm direkt angesprochen werde. So drückt es Röhn aus. Parlando. It's with that that I have actually raged people who don't even like classical music. You could say I am the violinist and the host of the evening. I play a couple of neck breakers, but I also play the typical Kreisler style, the charming noblesse, like the man himself. My grandfather would have met Kreisler and he would have heard him in concerts and he would have told us a couple of stories, and I was fascinated by this. I'm the one who plays a bit old school in a modern world, and if you come to one of these concerts, you can be sure that it is entertaining, but you are still going to a classical concert. You're going to a recital of violin and piano. Aus der Musik, bereichert durch Anekdoten aus dem Leben Kreislers und seiner Zeitgenossen, sowie über das Instrument Geige, entsteht ein neues Bild einer vergangenen Welt. Daniel Röhn kreiert die Salonatmosphäre von damals und vergegenwärtigt den Flair des alten Wien und New Yorks, wie auch der Roaring Twenties in Berlin. Die Leichtigkeit und Virtuosität im Spiel Daniel Röhns ist wahrlich atemberaubend. Er bringt uns Kreisler nahe und diese CD macht schier süchtig. Wir hören zum Abschluss Liebesfreud. Thank you. Martin Fry from ABC, and you are listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. Since the day you set me free, your ghost's still haunting me. I can't escape you, I swear you're always there. Was it the cocktail in your kiss, your pretty little tyrannies, the sound of your laughter, the fragrance in your hair? Temperatures rising, it's hotter than June. It's not surprising, there's snow. Ruhrband aus Berlin und hören Radio Marabu. No words can explain what it means to me. Never want to see you cry. I wish my dreams come true. This is the best time of my life. All I want to do is spend my time with you. Respect yourself, believe in you. That's the way it is. Here we are from the deepest ocean, crossing the deep blue sea. Here we are from the highest mountain, living our life, want to be free. No one can ignore the love we're fighting for. Deep within the heart of mine, the music never dies. Eternal love is what we're looking for. Life goes on and on, we're singing our songs. Respect yourself, believe in you. That's the way it is. Here we are from the deepest ocean, crossing the deep blue sea. Here we are from the highest mountain, living our life, want to be free. Hi, I'm Jonas, policewoman, and you're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. about the way your hands took me with it, and I will never, I'll never hesitate, because ooh, you broke me in two like a lightning bolt hits the sea. You cut deep down in me, and you'll never have a thing to prove, because ooh, you broke me in two. I'm with you for all the time. Josh Michaels out of New York. You're currently listening to Radio Marabu, and this is my track, Like the Rest. But you're a liar. Don't let it bring you down. Don't ever say never. The beauty is inside you. Take steps, don't be afraid to grow old. These rumors crazy, listen to yourself. Don't harp on madness, don't be like the rest. You told me you couldn't. Time for wasting. No time for regret. Look into the ocean, you'll find that gold. Don't be afraid to take steps, don't be afraid to grow old. These rumors crazy, listen to yourself. Don't harp on madness, don't be like the rest. Now what's in store, you'll find once more. You'll learn today, you'll learn for sure. Tell yourself you can do this, you'll be okay. Just follow the path of yesterday. Look into the ocean, you'll find that gold. Don't be afraid to take steps, don't be afraid to grow old. These rumors crazy, listen to yourself. Don't harp on madness, don't be like the rest. Josh Michael. Michaels aus New York, davor John S. Police Woman, Berührt Band aus Berlin und ABC. Das ist Gitter X, die beste neue Musik der Woche auf Radio Marabu. Dienstagabend auch auf 104,8 aus Saarbrück. Vergesst nicht, rund um die Uhr Radio Marabu, www.radiomarabu.de. Es gibt uns auch auf Kurzwelle, wenn ihr uns dort empfangt. Schreibt Empfangsberichte, bitteschön, an Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Bellen, Deutschland. Radio Marabu, jetzt noch Musik aus dem Film Bridget Jones' Baby. Das ist die neue Single von Years and Years mit Theo Wright. Und vergesst nicht, wir hören uns rund um die Uhr auf www.radiomarabu.de. I don't know how it led to this. I felt the tremor in your kiss. The earth shakes and I enter it. My body realigns. It's too much, can I handle this? I taste the pleasure on your lips. You make planets start to spin. I'm ready to ignite. Let me feel your devotion. Let me feel your emotion. Love me like it's the last night, like it's the last night. Hit me like a meteorite. Oh, hit me like a meteorite. Oh, hit me like a meteorite. Keep a hush, you're near, but it's not enough. I need this to survive. Reckless, what I'm heading for. Lights flash, and I hear a roar. One touch, and you're so powerful. You're burning through the night. Let me feel your devotion. Let me feel your emotion. Love me like it's the last night, like it's the last night. This is Matt from Kings Leon. You're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music.